I see, feeling low. scruples. They're corrupt and immoral. Willkommen an dieser Stelle wie immer zum Sunday Service mit neuer Musik, die gerade ebenso auf dem Markt ist. Zum größten Teil gitarrenlastig, aber auch heute mit ein paar Beats auf jeden Fall dabei. Eben gerade hörten wir Washed Out, das Projekt von einem gewissen Ernest Green, der kommt aus Georgia, aus den USA und hat eigentlich damals so mehr so mit Chillwave Musik angefangen. Inzwischen ist er ja eigentlich mehr so beim Synthie-Pop gelandet, kann man sagen. Paracosm heißt sein neuestes Album, davon war der Track All I Know zu hören. All I Know, was ich weiß, ist das, was ihr heute hier in der Sendung zu hören bekommt. Musik unter anderem von Jack, die machen ganz klassischen Indie-Rock. Dann Wundervolles von Juana Molina, von Maria Taylor. Da gibt es spannende Musik von Pick a Piper. Es gibt was von Fink, es gibt Musik von Christopher Oström, von Dead Gaze. Ebenfalls dabei sind Arcade Fire. Dann Holy Ghost, elektronisches aus New York, White Denim aus Austin, Texas mit ihren gitarrenlastigen Zeugs und dann noch Polisa oder Polika, wie man sie aussprechen möchte, mit ihrem neuesten Album Schuler Myth. Das und viel, viel mehr noch in der heutigen Sendung. Hier geht's weiter mit Golden Canine. Time to move slow enough for us to Golden Canine sind ein Sextett aus dem schwedischen Malmö, haben sich gegründet vor, weiß ich, einigen Jahren schon. Und ihr Lo-Fi-Folkrock wird mit einer Posaune garniert. Gerade eben ist ihr neuestes Album We Were Wrong, Right, erschienen. Und das dritte Werk von Golden Canine, davon war der Track Cruelty zu hören. Ähnlich ruhig, aber vielleicht ein bisschen organischer geht's zu bei Gang Colors. So neues Album Visible in Your City, hier Gang Colors mit dem Track Why Didn't You Call? Thank you. Gang Colors hörten wir gerade. Das Projekt von Will Ozan und bei dem Track gerade eben Why Didn't You Call? Im Duett mit Lulu James zu hören gewesen. Gang Colors haben gerade mit Invisible in Your City eine neue Platte veröffentlicht. Die zweite, die ich kenne, weiß ich, ob sie schon mehr bisher veröffentlicht haben, aber ich glaube, das kommt so einigermaßen hin. Das amerikanische Städtchen Indianapolis ist bisher nicht als kulturelles Epizentrum bekannt. Vielleicht ändert sich das mit Lily and Madeleine. Lily and Madeleine heißen wirklich so, nicht nur die Band, sondern auch die Künstlerin haben hier ihren Vornamen als Bandtitel genommen. Jurkewitz, der Nachname, und die beiden sind Schwestern, noch blutjung, 16 und 18 Jahre jung, haben Anfang 2013 ihre Debüt-EP veröffentlicht und Sufjan Stevens war ganz begeistert, hat sie unter ihre Fittiche genommen und auf seinem Label jetzt auch das Debütalbum Lily and Madeleine, also selbst betitelt, veröffentlicht. Davon der Track Sounds Like Somewhere. Der Song Devil We Know. Ziemlich zeitlose Musik, die hätte auch schon vor 10 oder 15 Jahren komponiert werden können. Von Lily and Madeleine, von ihrem gleichbetitelten Debütalbum. Wie gesagt, zwei junge Künstlerinnen aus den USA. Und dass sich in jungen Jahren das Musikmachen anzufangen lohnt, das beweist auch Maria Taylor. Sie hat in den 90er Jahren angefangen, im Alter von 15 Jahren Musik zu machen, damals noch in so einer Indie Band namens Little Red Rocket. Dann hat sie mit Azure Ray auch ein Damen-Duo mal gehabt. Mit ihrer Jugendfreundin Randa Fing zusammen war da auch ziemlich erfolgreich und jetzt macht sie auch seit Jahren Solo-Musik als Maria Taylor natürlich. Und gerade eben wird mit Something About Knowing ihr neuestes Album veröffentlicht. Hier kommt sie mit Up All Night. Taylor mit ganz ungewöhnlich lauten Klängen. Up All Night, der Track von ihrem neuesten Album Something About Knowing und der Rest des Albums eigentlich, wie die Musik, die man von Maria Taylor eigentlich kennt, gewohnt ist und irgendwie dann auch erwartet. Weiter geht's hier mit immer noch Frauenpower und zwar mit Polika, das C in diesem Fall mit einem kleinen Apostroph unten geschrieben, vielleicht auch Polisar ausgesprochen. Ich habe da einmal hier und das mal gehört. Ich glaube, Polika, das habe ich auch damals schon zum Debütalbum gesagt, welches vor gut anderthalb Jahren rauskam. Jetzt gibt es mit Shulamith das neueste Album der Band. Und hier ihr Track, Chain My Name. Oh, Shane, My Name, das war Polycar, der Track von dem Album Schuler, Myth und Polycar. Das ist die Band, vor allen Dingen um die Sängerin Jenny Linek, die mit ihrem Mix aus Schlagzeug, Bass, Synthes und natürlich Synthes und natürlich ihre Stimme ziemlich angesagt ist. Damals zum Debütalbum gab es schon große Lorbeeren von, weiß ich nicht, Jay-Z zum Beispiel, also ein Hip-Hopper war richtig voll des Lobes, als auch Leute wie die Band von oder um Bon Iver. Justin Vernon, der Sänger, hat sie auch in höchsten Tönen gelobt und auch das Feuilleton, die Presse, lobt die Band ohne Ende. Und klar, der Track gerade eben ist schon richtig gut und hat sicherlich auch einen Charakter, länger bestehen zu bleiben. Allerdings ist sonst auf dem Album auch viel, viel Leerlauf dabei. Einige Tracks, die plätschern so dahin und da muss schon wirklich, glaube ich, der Platte auch Zeit und Geduld geben, um mit der warm zu werden. Und ich glaube nicht, dass da viele mit glücklich werden, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin. Trotzdem noch ein Track von Polycar oder Polysar, wie auch immer ihr das nun haben wollt. Smug. Baby, immer noch den Sunday Service. Das gerade eben waren Factory Floor, ein Trio aus England, die bisher auf Optimo Records Sachen veröffentlicht haben und jetzt gerade eben mit ihrem gleichbetitelten Album ihr Debüt für DFA Records liefern. Factory Floor, das sind drei Menschen, zum einen an den Synthes Dominic Butler, am Schlagzeug Gabe Guernsey und an den Vocals ist eine Dame namens Nick Colk-Voigt zu hören. Die drei haben ihr Album in Nord London aufgenommen, in so einem alten Loft und dabei das alte Material, die alten Gerätschaften benutzt, mit dem damals Dave Stewart von den Eurythmics vor 30 Jahren seine Welthits produziert hat. Ja, und gerade eben gab es den Track How to Say zu hören von Factory Floor. Wie gesagt, erschienen auf DFA Records, eben dort veröffentlichen auch Holy Ghost ihre Platten und da ist gerade mit Dynamics das zweite Album erschienen von dem Duo aus Brooklyn. Hier der Track Dump Disco Ideas. Das sind die Dump Disco Ideas, so der Name dieses Tracks hier von Holy Ghost. Das sind Nick Millhiser und Alex Frankel aus Brooklyn, New York, die hier gerade eben mit Dynamics ihr zweites Album veröffentlichen. Erschien, wie auch das vorherige Hörbeispiel von Factory Floor, auf DFA Records, Death from Above, hieß es glaube ich damals, dann hieß es irgendwann Death from Abroad, glaube ich. Egal, DFA gegründet 2001 von Tim Goldsworthy und James Murphy, letzteren kennt man auch als damals zumindest noch Musiker mit dem LCD Sound System, das gibt es ja schon seit einiger Zeit nicht mehr. Die beiden sind auch im Clinch. James Murphy hat Tim Goldsworthy verklagt. Es geht natürlich immer wieder um das schöne Geld. Und ja, der Haussegen bei DFA Records steht auf jeden Fall so richtig schief. James Murphy hat aber trotzdem noch Zeit, Musik zu produzieren, nämlich das neueste Album von Arcade Fire. Reflector heißt es. Und hier der sehr schöne Track Afterlife. Let's go. Afterlife, ein Track von Arcade Fire, ihr Debütalbum, erschien 2004. Funeral hieß es damals und für die Band aus dem kanadischen Montreal schon ein ganz, ganz großer Wurf gewesen. David Byrne und auch David Bowie lobten das Album in höchsten Tönen und jetzt sind sie, wie gesagt, mit Reflector beim inzwischen vierten Werk angekommen und James Murphy als Produzent hat der Band, glaube ich, ganz gut getan. Sie sind ein bisschen luftiger, so ein bisschen rhythmischer geworden. Die Kuhglocken hat er im Schrank gelassen, mit denen er ja so ein bisschen beim LCD Sound System auf dem Dancefloor auch bekannt wurde und wie gesagt, Reflector hier eigentlich als Doppelalbum vielleicht ein bisschen zu viel des Guten manchmal, wenn man die besseren Tracks davon ausgewählt hätte auf ein Album, wäre es wirklich richtig gut geworden. So gibt es auch ein bisschen Füllmaterial, aber das ist wirklich nur ein kleiner Nebenaspekt hier. Noch ein weiterer Track von Arcade Fire, Normal Person heißt der. Thank you.